Oft hat man von dem Mann gehört, der zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, ich geh mal eben Zigaretten ziehen, und der dann wegblieb für immer. Ich hab es wahr gemacht, ich bin der Mann, und die fragen alle, Mensch, warum bloß, warum? Um die weite Welt zu sehen, Mann, die Welt ist schön. All die Mauern dieser Stadt hab ich satt. Könnt ihr mich verstehen? Oft hab ich mich geschämt, hab mir gesagt, Feigling, du lässt deine Leute einfach im Stich. Ich kann nicht mal sagen, wie das passiert ist, da kam dieses eigenartige Gefühl. Ich fühlte mich wie, ja wie, wie ein Vogel in der Luft, weiß nicht warum er fliegt. So geh ich den Weg und scher mich nicht drum, wo sein Ende liegt. Um die weite Welt zu sehen, und die Welt ist schön. Einfach nur ganz stur der Nacht.